Deutschlandfunk. Das Feature. Ich freue mich so sehr, dass Sie sich kurz für mich Zeit nehmen, Herr Reichsminister. Ich will Ihnen schon so lange von meinem Plan für einen großen historischen Film erzählen. Großer historischer Film, schön. Das regeln Sie mit den zuständigen Stellen. Ja, aber die lehnen mir alles ab. Sie werden Ihre Gründe dafür haben. Ich will keinen Applaus von der falschen Seite. Paul, wenn wir wirklich ganz nach oben wollen, ja, dann müssen wir sie alle kriegen, muss es nicht wurscht sein. Aber nicht Leute wie Hitler. Viele in der Elterngeneration werden wahrscheinlich einiges, was in dem Film vorkommt, gar nicht glauben mögen, dass da so viel Staffage war, dass die Figur halt doch nicht ganz so unbekümmert, naiv, naturverbunden ist, sondern auch ein sehr cleverer Geschäftsmann, ein Taktierer, ein Menschenverführer. Insofern wird das Männerbild dieses zweifelsohne attraktiven Manns dann schon einige Risse bekommen in dem Film. Diese Geschichte erzählt man hier auch nur unter der Hand, dass er die Tagebücher der Eva Braun herausgebracht hat in der Münchner Illustrierten. Und nach der zweiten Folge ist das eingestellt worden, wie die Geschichte mit den Hitler-Tagebüchern. Es war alles erstunken und erlogen. Er hat so eine bestimmte Kernigkeit vermittelt, was Naturnahes, was Unbekümmertes. Er hat ein Männerbild produziert, an das sich sehr viele gehalten haben und das für mich mit 12 oder mit 14 auch noch sehr attraktiv war. Er ist eine schwierige Persönlichkeit gewesen, viel schwieriger, als ihn die Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Denn dort hat man immer den Strahlemann gesehen aus Südtirol, den fantastisch aussehenden jungen Kerl und später auch noch älteren Herrn, den die Damen bewundert haben. Aber interessant war, dass der Trenker von wiederholten Schicksalsschlägen auch wirklich gebeutelt war. Aber jeder hat gemeint, der Trenker ist der Ausbund an Gesundheit, an Vitalität, an Glück. Aber mehrfach gingen seine Laufbahnen schon vor dem Dritten Reich zu Ende, kaputt. Ich kann ihn nicht sehen. Da ist er nicht. Schauen Sie mal im Kondolierung, vielleicht ist er da. Ja. Da ist er auch nicht. Kein Mensch. Ach, wenn mich die Herren einmal durchschauen ließen, ich würde ihn sicher finden. Bitte, Signorina. Danke. Das ist er. Louis Trenker. Ob als Bergfex, als Filmstar, als Regisseur, als Romanautor oder Geschichtenerzähler im Fernsehen. Zeit seines Lebens haben die Menschen ihn bewundert. Und selbst nach seinem Tod haben sie am Bild des Strahlemanns festgehalten. Ein Mann, ein Berg. Vom Mythos Louis Trenker. Ein Feature von Katrin Hildebrandt. So, dann schlendern so, wir entspannt jetzt mal. Jetzt gehen wir da mal rauf. Das ist das der kürzeste Weg. Unser Friedhof, der ist genau in der Linie. Und in einer halben Stunde haben wir das alles gesehen und kommen wieder her. Wunderbar. Im Grödnertal in Südtirol auf 1230 Metern Höhe. Hier mit Blick auf die Felswand des Langkofel liegt die Gemeinde St. Ulrich, der Heimatort von Louis Trenker. Bis ganz drinnen. Und das ist auch fein. Erste Szene. Bergheimat und heilige Familie. Wenn der pensionierte Lehrer Edgar Moroder, der Louis Trenker noch persönlich gekannt hat, durchs Dorf führt, stößt man überall auf Trenkers Spuren. Nicht zuletzt auf dem Friedhof. Der Louis Trenker hätte die Möglichkeit gehabt, praktisch in den Arkaden unter den besonderen, bekannten, renommierten Gründern bestattet werden. Er wollte das nicht. Er hat sich aber einen recht schönen Platz im ersten Friedhof unten ausgesucht, an der Sonne. Und dann ist entstanden ein wunderschönes Kreuz über dem eigentlichen Grab. Und darüber sind die Namen von Louis Trenker und Hilda Trenker. Und natürlich der Louis Trenker, geboren am 4. Oktober 1892 dargestellt ist und jünger, nicht? Also am 21.10.1903, die Frau, die Hilda Bleichert, sie war eine Industriellentochter aus Berlin. Wir wissen, dass der Vater Der Hilda Bleichert hat die ersten finanziellen Unterstützungen seinem Schwiegersohn Luis Trenker gemacht, damit er überhaupt anfangen konnte, Filme zu machen. Hildas Vater, ein Seilbahnfabrikant, war zunächst skeptisch, als die Tochter mit einem Schauspieler anbandelte. Erst als die beiden heirateten, war er beruhigt und nahm sich Trenkers an. Familienzusammenhalt war auch Trenker wichtig, obwohl der in seinem Leben oft nur Fassade war. Trenkers Ecken und Kanten haben sich, glaube ich, ganz stark im familiären Bereich breit gemacht. Stefan König hat 1992 mit Trenkers Sohn Florian eine Biografie geschrieben. Bera Luis, das Phänomen Luis Trenker. Ich weiß von Florian Trenker, der sowohl optisch seinem Vater sehr ähnlich war, wie auch vom Wesen. Er wollte auch zum Film und hat auch im filmischen Bereich gearbeitet. Aber alles, was ich gehört habe und was ich nachvollziehen konnte, der Luis war so ein Egoman. Er hat neben sich nichts und niemanden geduldet. Also wenn irgendwo ein Auftritt war, dann hat er jedem versucht, die Show zu stehlen. Er hat auch die eigene Familie, auch seinen Sohn weggedrängt. Alle sollten ihn bewundern und alle haben ihn bewundert. Und der Flori Trenker, leider ja längst verstorben, hat darunter als junger Mensch unheimlich gelitten, dass sein Vater ihn nicht gefördert, sondern überall nur ausgebremst hat. Florian war eines von vier Kindern. Neben ihm gab es Ferdinand, Barbara und Josef. Luis und Hilda Trenker waren 60 Jahre verheiratet, bis zu Hildas Tod 1988. Vieles über Trenker, seine Familie und seinen Mythos kann man heute im Museum Gröden erfahren. Banjang, ja, Del Bamunik, hat das Museum der Gradeina, auch Tijay, Klosungs, Klassation der Dekeda Luis Trenker, Ulaka Varmustra, Ipitsch, Isila Kurdanzes. Museumsleiterin Paulina Moroda begrüßt die Besucher auf Ladinisch, einer Abwandlung des ehemaligen Volkslateins, das neben Italienisch und Deutsch in der Region gesprochen wird und das auch Luis Trenker beherrschte. Moroda zeigt die beiden Schauräume, die sich seinem Leben widmen. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Etage des Museums und hier wurde 2004 ein eigener Bereich für die Präsentation des künstlerischen Nachlasses von Luis Trenker eingerichtet. Zu Lebzeiten gab es enge Kontakte zwischen Luis Trenker und dem ehemaligen Präsidenten des Museums. Und er hatte eben zu Lebzeiten noch versprochen, einige Sachen aus seinem persönlichen Besitz dem Museum als Erinnerung zu überlassen. Hat sich auch gewünscht, dass hier eine Erinnerungsstätte eingerichtet wird. Das haben dann die Erben nach seinem Tod auch dann so gehalten und gleich eine erste Sammlung überreicht. Neben Filmrequisiten, Plakaten und Dokumenten finden sich im Museum auch Möbel und Erinnerungsstücke. Hinter dem Schreibtisch hängen zwei Ölgemälde. Das sind Porträtbilder der Eltern von Luis Trenker. Zur Mutter hat er eine sehr intime Beziehung, sehr enge Beziehung. Sie soll auch dafür eingestanden haben, dass er weiter studieren kann in Innsbruck und dann dies hat ihn dann auch seine akademische Laufbahn fürs Studium der Architektur eröffnet. Und von der Mutter gibt es eine ganz nette Erinnerung. Wir sehen hier eine Geige mit dem Schutzetui zum Andenken von deiner Mutter drauf bestickt. Er soll in seiner Studienzeit in Wien die Stummfilme begleitet haben, um sich ein Nebengeld zu verdienen. Was wäre eine Welt ohne Mutter? Das wäre wohl wie ein Himmel ohne Sonne, eine Welt ohne Licht und Wärme. Gar nicht auszudenken. Schreibt Trenker 1965 in seiner Autobiografie Alles gut gegangen. Seine Mutter war die Tochter des Gemeindevorstehers in St. Ulrich, hat einen Nordtiroler geheiratet, seinen Vater, und die sind dann auseinandergegangen. Die Mutter ist nach Bozen mit den jüngeren Kindern. Das weiß natürlich kein Mensch sonst. Das wollte er nicht. Das hat nicht ins heile Weltbild gepasst von Familie und Berge und der Herrgott und was er allem geschwärmt hat. Und es war für mich hochinteressant, weil das war natürlich ein ganz entscheidender Schritt, wo wir uns heute nicht mehr viel Gedanken machen, wenn sich zwei trennen. Aber im Grödnertal, in diesem damals ja noch immer gewissermaßen abgeschiedenen und extrem konservativen Eckchen, dann eine Trennung noch dazu von einer bekannten Frau, die Tochter des Gemeindevorstehers, das war was. Obwohl Trenker St. Ulrich, Südtirol und seinen alten Hausberg, den Langkofel, verklärte, lebte er mit seiner Familie viele Jahre woanders. Zwischen 1927 und 1940 in Berlin, später in Rom. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Trenkers wieder nach Bozen zurück. 1971 erhielt Louis Trenker dann die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde St. Ulrich. Und wen auch immer man heute in der Gegend auf den Ehrenbürger anspricht, jeder verbindet sofort eine Geschichte damit. Ich hatte nicht das Glück, Louis Trenker selbst kennenzulernen. Ich kann mich aber gut noch erinnern, dass seine 90-Jahres-Geburtstagsfeier in St. Ulrich sehr großartig gefeiert wurde. Damals, glaube ich, gab es sogar einen Weltrekord über den größten Knödel. Louis Trenker ist für uns schon sicherlich ein Begriff, wo wir ja recht abgeschieden waren, vor allem damals noch. Ist er in die weite Welt hinausgegangen und hat eben schon diese Filmindustrie irgendwie erkannt. Ja, es ist ganz interessant zu sehen, wie viele deutsche Gäste immer noch mit Louis Trenker einen sehr starken Bezug haben. In St. Ulrich gibt es ja seine Grabstätte und da vor allem in den Hochsaisonen gehen die Leute wirklich prozessionenweise dahin und wollen sich eben das Grab von Louis Trenker anschauen, möchten sich das Geburtshaus von Louis Trenker anschauen. In und um Gröden gibt es Louis Trenker heute als lebensgroßes Denkmal auf der Louis-Trenker-Promenade, lebensgroßes Denkmal auf der Seiseralm, Bronzebüste vor dem Museum Gröden, zwei Büsten im Museum Gröden, überlebensgroße Holzskulptur vor der Schnitzerei Gebrüder Bergmeister, Relieffigur am Fünf-Sterne-Hotel Adler. Am Grödner Joch, auf der Raschötz, auf dem Chiampinoi, auf dem Montepana, an der Radauer Schweige, am Seller Joch, auf den Seurasas-Alm, in St. Jakob, in St. Christina, im Gran Palusch und zu Füßen des Plattkofel steht jeweils eine Holzbank, aus der eine Stele aufragt. Überall, wo die Bänke stehen, hat Louis Trenker einst gedreht. Wer durch ein Loch in der Stele guckt, kann genau den Bildausschnitt sehen, den Trenker für die jeweilige Filmszene wählte. Zweite Szene. Hinauf auf die Gipfel. Ja, wir stehen jetzt an der inneren Louis-Trenker-Promenade. Wenn man draußen am Kirchplatz startet in Richtung St. Christina und Wolkenstein. Und da sitzt auf einem schönen Dolomitblock eine herrliche Figur in Bronze gestaltet. Und wer ist das? Louis Trenker. Und er blickt unter seinen typischen Louis-Trenker-Hut und zeigt mit der linken Hand genau zum Langkofel, wo er den Namen gegeben hat, der Langkofel ist der heilige Berg. Louis Trenker in Südtirol war immer das Bergidol. Aber für mich persönlich war das nur relativ kurz. Und dann kamen andere in den Vordergrund, die meine Idole geworden sind. Natürlich Herr Messner, weil ich dort die steilen Felsbilder gesehen habe. Dann habe ich mehr diesen Weg verfolgt. Hans Kammerlander sitzt beim Frühstück im bayerischen Miesbach. Am Abend zuvor hat der Extrembergsteiger dort einen Vortrag über die Matterhörner dieser Welt gehalten. Auf sein Konto gehen rund 50 Erstbegehungen sowie 60 Alleinbegehungen großer Alpenwände und 13 der insgesamt 14 Achttausender. Wie Trenker und Messner kommt Kammerlander aus Südtirol. Ja, er hat einfach das Land, vor allem die Dolomiten und seinen Hausberg, den Langkofel, immer erwähnt. Und vor der großen Masse hat das Land bekannt gemacht und das war die Werbeperson für Südtirol schlechthin. Er hat die Berge bekannt gemacht, dieser Trenker, und ich bewundere ihn, den Trenker wirklich sehr, aber nicht als Bergsteiger. Da war er ganz ein normaler, mittelmäßiger Bergsteiger, hat ein paar Klettertouren gemacht, so mittelschwere. Hat aber das Können gehabt, von diesen paar Bergtouren ein Leben lang, fast 100 Jahre lang, zu erzählen. Der hat die Geschichten immer spannend gebracht, hat die Leute mitgerissen mit diesem wenigen Bergerleben, was er ja gehabt hat. Und das ist eben die große Kunst. Louis Trenker in seiner Autobiografie. Welch prächtige Typen von Bergführern gab es da in Gröden, in Fassa, in Enneberg, in Cortina und Sechsten. Eine stolze Mannsgesellschaft, der zuzugehören mein ganzer Ehrgeiz war. Also zum Nachlass gehören ja auch einige Requisite, die sich erhalten haben, also Requisite aus den Spielfilmen. Nochmal Paulina Moroder vom Museum Gröden. Das soll angeblich das gerissene Seil sein, das in dem Film Der Kampf ums Matterhorn bzw. dann die zweite Version Der Berg ruft verwendet worden sein, wo es ja um die Geschichte, um diese tragischen Ereignisse der Erstbesteigung des Matterhorns geht. Hier daneben haben wir ein Foto, etwa, vielleicht noch etwas jünger. Hier ist er gerade mal als Bergsteiger abgebildet mit seinem Jugendfreund Bis Costa, 18 Jahre alt. Mit ihm hat er sehr viele Erstbesteigungen in den Dolomiten, unter anderem an der Sellerwand, durchgeführt. Luis Trenker in seiner Autobiografie über den Freund. Mit seinen dicken Brillen, er war stark kurzsichtig. Mit seiner stillen, versonnenen Art sah Hans eher wie ein angehender Philosophieprofessor aus, als wie ein einfacher Bauernbub und Bergführersohn. Drei kleine Erstbegehungen gelangen den beiden. Ganz hoch hinaus wollte Trenker 1914 mit dem deutschen Alpinisten Hans Dülfer. Ihr Ziel? Die 850 Meter hohe Fourquetter-Nordwand in der Geißler-Gruppe. Von St. Ulrich aus nicht weit. Doch es geht schief. 100 Meter vor dem Ziel, nach 17 Stunden Kletterei, versagen die Kräfte. Ein Sturm kommt auf, Schnee. In großer Hast seilen sich die Bergsteiger ab. Über 700 Meter Steilwand liegen vor ihnen. Dort auszuharren, wäre ihr Tod. Aber das Unmögliche gelingt. Nach siebenstündigem Kampf erreichen sie eine Hütte und überleben. Er war mit dem berühmten Dülfer unterwegs, einem der ganz großen Kletterer dieser Zeit. Wenn die das geschafft hätten, dann wäre er vielleicht Kletterer geblieben, wäre er wirklich in die Geschichte auch eingegangen. So ist es nicht, so muss man eigentlich erst nachrecherchieren. Was hat Trenker genau gemacht, wie gut hat er es können? Und er hat es gut können, was auch der großartige Reinhold Messner bestätigt, der nun wirklich da Gewicht hat, der kann sagen, Trenker war ein hervorragender Bergsteiger und das hat er immer wieder betont und dem kann ich mich nur anschließen. Über die tatsächlichen Kletterfähigkeiten Trenkers sind sein Biograf König und der Extrembergsteiger Kammerlander unterschiedlicher Meinung. Mit absoluten Spitzenklettern hat das nichts zu tun. Und Fourquetter ist das Thema, was sie angepeilt haben, wo sie aber gescheitert sind. Da war sicher Dülfer der Führende. Und er hat Trenker, damals waren nicht viele, er hat einfach einen Trenker mit dabei gehabt. Aber Trenker hätte in der Fourquetter selber mit Sicherheit überhaupt keine Chance gehabt. Ich kann ihn nicht sehen. Da ist er nicht. Im Film allerdings kletterte Trenker das Matterhorn in Minutenschnelle rauf und wieder runter. Ganz alleine und mitten im Sturm. So etwas bleibt hängen. Auch bei Peter Probst, dem Drehbuchautor von Der schmale Grat der Wahrheit, einem bayerischen Fernsehfilm, gedreht im Winter 2014-15. Unter der Regie von Wolfgang Murnberger spielt Tobias Moretti Luis Trenker. Das ist er. Trenker hat wahrscheinlich eine Generation lang in Deutschland und Österreich, in Italien weniger, weil er umstrittener war, das Bild der Menschen, die ins Gebirge gehen, mitgeprägt. Also man hat zum Beispiel das Seil immer außen an den Rucksack gebunden, obwohl das eigentlich schwachsinnig ist, sozusagen das Sicherheitsinstrument nicht innen zu schützen, sondern da außen Verletzungen preiszugeben. Dritte Szene. Berge kommen ins Kino. Wir sind auf der Sonnenseite von St. Ulrich und sehen jetzt rüber nach über Wasser. Und vis-à-vis da von uns erblickt man ein erneuertes Haus und ganz daneben ist ein großes Futterhaus. Und dort ist der Luis Trenker ab dem zweiten Lebensjahr aufgewachsen bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Nach 2 Jahren Krieg war er bereits Leutnant, der an der Dolomitenfront also ganz schön mitgekämpft hat. Vor allem da drüben am Blutberg, Koldilana, Sasla Stria, Marmolada bis hinunter praktisch zum Pasubio. Und das hat ihm wahrscheinlich den Schub gegeben, Bergfilme zu machen. Er ist hier in den 20er Jahren zurückgekommen aus Wien vom Architekturstudium, hat mit einem Architekten in Bozen und dann sogar mit Clemens Holzmeister, dem berühmten Salzburger Architekten, zusammen ein Architekturstudio am Walterplatz betrieben. Martin Kaufmann ist Leiter der Bozener Filmtage und lebt in Südtirol. Und wurde ja als Bergführer für die ersten Filme von Arnold Fanck dann eingeladen und hat bald mal die Schauspielrolle übernommen, weil der Schauspieler irgendwie sich nicht auf dem Felsen getraut hat. Die Tatsache, dass er die Rolle beim Film damals nur deshalb bekam, weil der ursprüngliche Schauspieler Höhenangst hatte, spielte Trenker in seiner Biografie zwar herunter, Dafür beschrieb er umso ausführlicher, wie er sich erst stundenlang mit seiner Mutter beraten hätte, bevor er die Rolle annahm. Es war der Anfang einer großen Karriere. Arnold Fanck war der Pionier des Bergfilms. Trenker war nun sein Lehrbub. Zunächst. Also wenn man sagt, dass er 1925 schon beim Heiligen Berg von Arnold Fanck gespielt hat, dann 27 der große Sprung mit Leni Riefenstahl, dann 28 der Kampf ums Matterhorn noch Stumm und von da weg bis, ja, ist seine Karriere natürlich wirklich total nach oben gegangen. Im Gegensatz zu beider Lehrmeister, also Riefenstahl und Trenker, hatten wirklich Arnold Fanck in den ganzen 20er Jahren. Und der ist natürlich in Vergessenheit geraten. Fanck und sein Ziehsohn Trenker machten sich nicht nur um die Gunst der schönen Leni Riefenstahl Konkurrenz. Und Trenker gewann den Kampf. Er überholte seinen ehemaligen Lehrmeister Fanck auch alsbald in seiner Bedeutung als Filmemacher. Sein Förderer Arnold Fanck, der ihn entdeckt hatte, war der geniale Bildgestalter. Aber wenn Menschen ins Bild kamen, hat es meistens holprig gewirkt. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem großen deutschen Theaterschauspieler Bernhard Minetti. Der hat immer gesagt, der Trenker hat kaum Szenen gebraucht. Er wusste, was er wollte. Und nach 2-3 Takes hat er gesagt, passt, ist gut. Nein, das ist nicht wahr, oder? Ich kenne doch dein Grinsen. Leni Riefenstahl, gespielt von Brigitte Hopmeier in Murnbergers Film Der schmale Grat der Wahrheit. Der Film behandelt auch das Verhältnis zwischen Trenker und der den Nazis nahestehenden Regisseurin. Du weißt ja, wie schwer man dem Goebbels was abschlagen kann. Du würdest mir diesen Film tatsächlich wegschnappen. Wir haben uns doch nie was geschenkt, Leni. Die beiden sind sie 1924 zum ersten Mal begegnet und man kann über die Jahrzehnte eine Entwicklung zwischen den beiden in der Hinsicht sehen, dass Leni Riefenstahl zuerst eine ambitionierte junge Frau war, die unbedingt zum Film und zwar zum Bergfilm wollte. Und Trenker war so eine Art Mentor, Liebhaber. In späteren Jahren hat sie da immer mehr aufgeholt und hat das entwickelt, was auch er hatte, nämlich das Werk in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Es war nicht die Familie wichtig, es war nicht die Überzeugung wichtig. Wichtig war es, Großes für das Kino zu leisten und ein großer Regisseur bzw. eine Regisseurin zu sein. Als Trenker in den frühen 30er Jahren angefangen hat, eigene Filme zu drehen, waren das Filme, die sehr stark von dem kämpferischen Element geprägt waren. Berge in Flammen oder später Der Berg ruft, der großartige Bergfilm über die Erstbesteigung des Matterhorns. Als er das gemacht hat, hat sich sowohl im Bergsteigen, wie zeigt euch in der Gesellschaft, etwas getan gehabt. Da sind zwei Kampfideologien zusammengekommen. Die Kampfideologie des Alpinismus mit der Kampfideologie des Nationalsozialismus und des Faschismus. In den 30er Jahren erlebte der Alpinismus seine letzte Blüte. 1931 bezwang Franz und Toni Schmid als erste die Nordwand des Matterhorns. 4 Jahre später gelang es 2 Kletterern, die Nordwand der Grand Jurasse im Mont Blanc-Massiv zu bewältigen. Die Eiger Nordwand fiel 1938. Damit waren sozusagen die 3 letzten Probleme der Alpen gelöst. Trenker hat diese Themen gemocht, er war ein kämpferischer Bergsteiger, er hat es gemocht, dass harte Männer am harten Fels unterwegs waren, gekämpft haben, im Gewitter ausgehalten haben, im Schneegestöber ausgehalten haben. Es gibt in diesem einen Buch, der das Museum in Turin herausgegeben hat, da hat ein italienischer Autor die Plakate Luis Trenkers genauer analysiert. Er steht schon als Heldenfigur im Vordergrund, nicht? Man hat schon mit seinem starken, markanten Gesicht, mit seinem Ausdruck auch geworben. Es ist auch Ausdruck der Bildsprache der 30er Jahre. Trenkers Bildsprache funktionierte nicht nur in Deutschland, Österreich und Italien. Er hat sehr kraftvolle Filme gemacht, die den amerikanischen Raum sehr gut abgedeckt haben. Da ist Action drin, da ist Liebe drin bei Trenker, aber immer so ein bisschen brave Liebe, es wird nie zu viel. Und diesen Markt hat er genau erwischt. Aber das war dann natürlich dann kaputt, weil danach kamen die Nazis und danach kam der Krieg und das war dann vorbei. Dreimal war Trenker in den Vereinigten Staaten. The Doomed Battalion, seine US-Fassung von Berge in Flammen, wurde von Universal Pictures co-produziert. Für Der Kaiser von Kalifornien, einen Frühwestern, reiste er 1935 nach Kalifornien und rauchte mit vermeintlich echten Indianern Friedenspfeife. Einige Jahre zuvor hatte er in New York gedreht. Dort entstanden Teile des Dramas Der verlorene Sohn über einen in den USA gestrandeten Südtiroler. Trenker in seiner Autobiografie: Es war unmöglich, auch nur die kleinste Szene in den Straßen aufzunehmen, weil sich schon beim Aufstellen der Kamera Hunderte von Neugierigen ansammelten. Ich beschloss, alles heimlich aus einer Autolimousine herauszudrehen. In Buchners Enzyklopädie des Films heißt es über Der verlorene Sohn: Grausam realistische Bilder der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, wie sie der amerikanische Spielfilm konsequent vermied. Louis Trenker und seinem Team gelangen diese Aufnahmen durch Zufall. Mit einer Handkamera zeichneten sie trostlose Wahrheiten aus den Straßen New Yorks auf. Das war neu. Unter Filmkennern gelten diese Szenen heute als unbeabsichtigte Vorboten des Neorealismus. Der italienische Neorealismus war eine marxistisch motivierte künstlerische Strömung der 40er und 50er Jahre. Filmemacher wollten die Wirklichkeit ungeschön zeigen, mit schnörkellosen Bildern, Laiendarstellern, sozialer Realität. Ich erinnere mich, dass die Videoedition herauskam in den 80er, 90er Jahren, dann DVD, ne? Und die deutschen Kritiker, die sonst sehr streng sind, also fasziniert waren von den Bildern, von diesen kantigen Schwarz-Weiß-Szenen. Aber natürlich hatte er mit Südtirol, ob das jetzt Der verlorene Sohn war oder eben dann die Geschichte von Sutter, der Kaiser von Kalifornien, er hat gute Geschichten gefunden. Und hat natürlich immer selber die Hauptrolle gespielt. Das kann natürlich fast zu viel werden, aber bei bestimmten Filmen hat es natürlich gepasst. Ich glaube, Trenker ist irgendwo ein Vorläufer von Arnold Schwarzenegger. Der Schwarzenegger kann ja auch nicht schauspielen. Der Schwarzenegger konnte nur immer irgendwo er selber sein und nichts anderes hat Trenker gemacht. Jahrzehnte davor. Und der Erfolg hat ihm recht gegeben. Die Leute haben ihn bewundert. Ich bin in München aufgewachsen, dass der Trenker dann spazieren gegangen. Ja, die Leute sind stehen geblieben. Sie haben ihn bewundert. Und zwar nicht, weil er Regie gemacht hat. Das hat eh keiner verstanden. Was ist Regie? Da war ein Film und der Film war schön. Der kam in die Kinos, da ist man hingegangen. Und der Trenker hat da gespielt. Also die Leute waren ja begeistert. Und dann 45, 46 war es vorbei. Er hat in Nordtirol versucht, eine Produktion wieder in Schwung zu bringen, hat auch einzelne Filme produziert, 46, 47. Und dann auf einmal, 55, Flucht in die Dolomiten, erster CinemaScope-Film, jedenfalls für hier. Und dann eben, wie gesagt, hat er halt späte 50er Jahre noch diese Heimatfilme Wetterleuchten und Um Maria und mit Toni Seiler, sein bester Freund. Aber das waren dann wirklich die letzten eher Heimatfilme, die zwar im Kino gelaufen sind, aber natürlich sein Ruf war vor dem Krieg. Also seine großen Filme, ja. Und dann kam erst seine, ich weiß nicht wie viel, die große Karriere bei Hörfunk und Fernsehen als Plauderonkel, sage ich immer, der sich hingestellt hat und wie kein anderer auf der Welt eine halbe Stunde lang ohne Punkt und Komma so erzählen konnte, dass ich schon als kleiner Bub da gehockt bin und gewusst habe, ich wäre Bergsteiger. Louis Trenker erzählt, hieß die Sendung, die ab 1959 im Bayerischen Rundfunk lief. Später trat er außerdem als Moderator einer Berg-Doku-Reihe auf. Dadurch wurde er in Deutschland und Österreich auch der Nachkriegsgeneration bekannt. Also man hat ja in den 50er und 60er Jahren harmlose Ikonen gebraucht. Und das Trenker-Bild war angenehm. Das war im Gegensatz zu diesen eingesperrten Nazi-Uniform-Menschen ja ein lässiger Typ in seinem Look. Er war eher der lässige Sportsmann, der Bergfex. Das hat man deswegen nicht sehr hinterfragt, wie er wirklich war, weil in der Gesellschaft ein Bedarf an solchen Figuren war, die konservativ waren, aber eben keine Verbrecher, keine Erfüllungsgehilfen, die den eigenen Charakter mitbrachten. Etwas anders sah das in Italien aus. Bei Italien ist er nur in Spezialistenkreisen noch bekannt. Also es gibt dieses Bergfilmmuseum in Turin, wo er natürlich Riesenausstellung hatte und das Bergfilmfestival in Trento. Und hier hat sie mal gesagt, ach, der Trenker. Und dann war ein Film in den 50er Jahren, wo er wollte Andreas Hofer spielen. Andreas Hofer gilt in Nord- und vor allem Südtirol als Volksheld. Er war 1809 der Anführer des Tiroler Aufstands gegen die französisch-bayerische Besatzung durch Napoleon. 1810 wurde er von den Besatzern geschnappt und hingerichtet. Diese Hauptrolle wollte Trenker natürlich selber spielen. Und er hatte Vittorio De Sica als Napoleon schon angeblich. Ne? Und dann haben die Leute gesagt, er soll den Raffel spielen, das ist der Verräter von Andreas Hofer. Und da war halt immer so ein bisschen diese Mischung. Und sein Sohn, der verstorbene Florian Trenker, hat natürlich dieses Image immer gepflegt. Also, und der hat dann immer die Geschichten weiter erzählt von seinem Vater. Ne? So, was das ist das? Also, der Luis Trinker, der ist am 6. Oktober 1892, also im Herbst bereits, in der Pfarrkirche von St. Ulrich getauft worden. Das hat er uns auch privat am Wirtschaftstisch in St. Ulrich gesagt. Und wir stehen jetzt vor einem Taufbecken mit einem herrlichen Übersatz geschnitzt und vergoldet. Das war nicht das Taufbecken vom Luis. Das ist etwas jünger, vielleicht 20 Jahre jünger. Aber fast jedes Mal, wenn ich das sehe, dann sage ich mir, ah, da ist ja der Trinker getauft worden. Vierte Szene. Politische Kletterparty. Er war kein Nazi. Also ich habe nirgendwo Hinweise gefunden, dass er Nazi war. Er war eher ein Erzkatholik, der ein natürliches Misstrauen gegen die Nazis hatte. Er hat gern mit Juden gearbeitet, was ihm später auch vorgehalten wurde. Und ja, er setzt sich aus vielen, vielen Facetten zusammen, die in diesem Film zum Leuchten bringen wollte. Die nationalsozialistischen Gesetze erlauben es nicht, dass sie so viele Ausländer beschäftigen. Ausländer? Wir drehen da in Italien und haben einen amerikanischen Co-Produzenten. Aber hier haben wir das Sagen, nicht der Jude Kohner. Sie entlassen jetzt alle Nichtdeutschen, bis auf die mit einer Ausnahmegenehmigung. In einer Szene aus Der schmale Grat der Wahrheit kontrolliert ein Mitarbeiter des Propagandaministeriums Trenkers Dreharbeiten. Der gibt sich zu diesem Zeitpunkt noch unbeugsam. Was Teufel werde ich tun? Ich entlasse gar keinen. Mensch, Trenker, Sie sind doch auch deutschblütig. Ich kann keinen Film nach deutschem Gesetz machen. Dafür brauche ich meine Schauspieler, meine Kameraleute und dann nehme ich die, die mir gefallen, die ich für die Besten halte, egal was sie für Blut haben. Sie weichen auch massiv vom genehmigten Skript ab. Ja, wenn's gut für den Film ist. In Wolfgang Murnbergers Trenker-Film geht es nicht nur um die gefälschten Tagebücher der Eva Braun, sondern auch um das politische Lavieren des Regisseurs, der hier im Gespräch mit Propagandaminister Goebbels schon anders klingt. Ich scheiße auf Deutschland und mache meinen verlorenen Sohn in Amerika. Leute, die Bücher verbrennen, die finde ich zum Speien. Das habe ich nicht so gemeint. In der Judenfrage haben Sie auch eine sehr laxe Haltung. Na, mir ist immer nur um die Qualität von meinen Filmen gegangen. Und die können Sie mit den Deutschen nicht erreichen? Doch. Sicher. Die bekanntesten Filme Trenkers entstammen der Zeit kurz vor und während der Nazi-Diktatur. Die meisten Werke entstanden unter deutscher Produktion, einige unter italienischer und manche als amerikanische Koproduktion. Der Spagat zwischen Nazis auf der einen, Mussolinis Faschisten auf der anderen Seite und einem demokratischen Staat, in den sich viele Gegner des deutschen Terrorregimes geflüchtet hatten, gelang dem Südtiroler über Jahre hinweg. Bei der Politik, da hat ihm der Instinkt gefehlt. Er hat sich aber auch, und das ist vielleicht gar nicht so falsch gewesen für ihn, er hat sich auch als das gut verkauft, was er glaubt, was angekommen ist, nämlich als Bauernbursch aus dem Grödnertal. Er konnte sich Sachen herausnehmen, die bei anderen sehr schlimm geendet werden. Und bei ihm hat man gesagt, ja, der Trenker, das ist halt so ein Bauernfünfer da aus dem Grödnertal und der weiß es nicht besser, der kann es nicht besser. Er kam damit besser durch. Und es war meiner Ansicht nach, so wie ich noch vieles über ihn erfahren habe, schon eine Strategie auch. Also zu sagen, er hat keinen Instinkt gehabt, stimmt vielleicht nicht, aber er war nicht instinktsicher, wo führt die Politik hin, wie stellt er sich selber dazu. Und da, glaube ich, war der Instinkt nicht besonders ausgeprägt. Über Trenkers Drama Der Rebell notierte Josef Goebbels im Januar 1933 in sein Tagebuch: Eine Spitzenleistung der Filmkunst. So kann man sich den Film der Zukunft denken. Revolutionär mit ganz großen Massenszenen. Wir sind alle bis in die Seele ergriffen. In dem Drama geht es um den Widerstand der Tiroler gegen die bayerische Besatzung anno 1809. Luis Trenker spielt einen Helden, der sich gegen Bayern und das damit verbündete napoleonische Frankreich auflehnt. Der historische Stoff hatte Anfang der 30er Jahre, kurz vor Errichtung des NS-Regimes, freilich einen unangenehmen Beigeschmack. Trenker in seiner Biografie: Einen Freiheitsfilm gegen die Fesseln von Versailles sollte man drehen. Und schon standen die Bilder von der Rebellion der Tiroler gegen Napoleon vor mir. Einen ähnlich rebellischen Film drehte Trenker 1937 mit Condottieri. Darin stürmen Aufständische die Gemächer des Papstes. Als aber dann der greise Papst vor ihnen steht, sinken die auf die Knie. Und er ist auf die wirklich wahnsinnige Idee gekommen, als Komparsen die Leibstandarte Adolf Hitler anzufordern. Das heißt, die SS sinkt vor dem Papst auf die Knie. So hat das der Goebbels gesehen. Trenker sagte, nee, das sind doch Komparsen, das sind die Condottieri. Und Goebbels bestand darauf, die Szene rauszuschneiden. Das hat er nicht gemacht, weil die war zentral für seinen katholischen Film. Und traurig wird die Sache dann wieder aufgelöst, weil halt Goebbels dann seine SA und HJ Leute losschickt, die dann in den Kinos Eier gegen die Leinwand werfen, und auf die Weise muss dann die Szene im Nachhinein doch rausgeschnitten werden. ...1940 drehte Trenker noch einen Rebellenfilm, Der Feuerteufel. Diesmal schrieb Goebbels: Ein Schuft und vaterlandsloser Geselle. Hinhalten und eines Tages erledigen. Goebbels Kritik bezog sich nicht wirklich auf den Feuerteufel, sondern es ging dem Propagandaminister um Trenkers Zögern bei der sogenannten Option. Sie richtete sich an die deutschsprachigen Südtiroler. Mussolini verlangte von ihnen, sollten sie in ihrer Heimat bleiben wollen, die Aufgabe ihrer Tiroler Kultur. Wollten sie diese aber behalten, mussten sie nach Nazi-Deutschland umsiedeln und ihre bisherige Existenz aufgeben. Trenkers Rolle bei der Option ist noch heute ein kontroverses Thema. Wenn er sich öffentlich hingestellt hätte und gesagt hätte, ihr verlangt ja von uns eine Entscheidung, die kein vernünftiger Mensch, der seine Heimat liebt, Deutsch spricht, treffen kann. Ich mache das nicht. Dann hätte es unter Umständen Konsequenzen gehabt. Weil Goebbels war sehr, sehr wichtig, dass er da vorangeht und beispielhaft für das Deutsche Reich optiert. Und es hat er tatsächlich so lange rausgezögert, dass er sich wahrscheinlich nach dem Krieg irgendwann geglaubt hat, er hätte es für immer rausgezögert. Hat er aber nicht. Er hat dann ganz spät, eigentlich als die Frist schon vorbei war, sich doch da niederzwingen lassen, weil er großen Druck bekommen hat und ist auch ganz spät noch in die Partei eingetreten. Anders als die Riefenstahl, die das ja angeblich nie gemacht hat. Ich habe einen Dialogsatz in meinem Drehbuch gehabt, da sagt Trenker, die Wahrheit ist doch auch bloß eine Geschichte. Also er hat mit Sicherheit ein sehr interessantes Verhältnis zur Wahrheit gehabt. Das Geschichtenerzählen war ihm unendlich wichtig und er hat dieses Geschichtenerzählen sich irgendwann selbst geglaubt. Also ob das jetzt Erfindung oder tatsächlich Begebenheiten waren, war ihm offenbar nicht ganz so wichtig. Und so schildert Louis Trenker die Vorgänge in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk anlässlich seines 90. Geburtstags. Also ungefähr 70.000, 80.000 Südtiroler sind dann ausgewandert, die haben wir verloren. Ich habe aber gar nichts gemacht und habe die Leute aufgefordert zu bleiben. Ihr bleibt, das ist eure Heimat. Und da hat natürlich der Goebbels eine Sauwut bekommen draußen und hat gesagt, ich bin ein Verräter, ich bin ein Landesverräter, ich bin ein Schuft. Später, jetzt vor 2-3 Jahren, hat der Hochhut, der Schriftsteller Hochhut, hat die Tagebücher von Goebbels herausgegeben. Da schreibt er, Goebbels, dieses Schweinestück hat in Südtirol nicht für uns optiert. Hinhalten, freundlich sein, aber abservieren. Man hat ihm das irgendwie alles verziehen. Ne? Er ist halt wirklich der Hallodri, der es geschafft hat. Er hat sicher nichts Schweres verbrochen. Ich meine, weil ich möchte ja auch nicht damals gelebt haben und jetzt auf einmal war ich dabei oder war ich ein Widerständler. Das weiß man ja nicht. Ne? Und er hat aber sich da gut durchgemogelt, würde ich sagen. Anders als seine Konkurrentin und ehemalige Geliebte Leni Riefenstahl, die mehrere Propagandafilme drehte, assoziiert man Trenker heute deutlich weniger mit den Nazis. Dabei gab es Parallelen. Der Größenwahn spielt in beiden Biografien eine große Rolle. Und auch die merkwürdige Überzeugung, wer Kunst macht, ist für die anderen Dinge, für die Politik nicht verantwortlich. Aus diesem Grund beantragen wir die Vorladung von Herrn Louis Trenker. Frau Riefenstahl, bitte. In Der schmale Grat der Wahrheit treten Riefenstahl und Trenker als Gegner auf. Es geht um das gefälschte Tagebuch der Eva Braun, das Trenker 1948 in Umlauf brachte. Luis Trenker, er soll hier Rede und Antwort stehen. Wir können keinen italienischen Staatsbürger anklagen nach dem derzeitigen Recht. Was ist das für ein Recht? Ein Verliererrecht ist das. Es war so, dass Riefenstahl etwa am liebsten bewiesen hätte, dass dieses Tagebuch von Luis Trenker stammte. Was klar ist, er hat es der Presse zugespielt, er hat in der Richtung recherchiert, er hat eine Geschichte erfunden, wie ihm Eva Braun dieses Tagebuch angeblich übergeben hat. Und den allerletzten Beweis, dass er tatsächlich Zeile für Zeile geschrieben hat, konnte nie jemanden erbringen. Er hat aber selbst gegenüber diesem Verleger aus Würzburg später in den 60er-Jahren zugegeben, dass er sich da einen Jux gemacht hätte, einen sehr lukrativen Jux wahrscheinlich. Man mag es einen lukrativen Jux nennen oder einen skrupellosen Betrug. Jedenfalls ist bis heute ungeklärt, ob Trenker die Tagebücher selbst geschrieben hat. Manche zweifeln sogar an seiner Fähigkeit dazu. Andere haben wiederum behauptet, es sei genau sein Tonfall gewesen, der aus dieser Fälschung spricht. Ich glaube sehr wohl, dass er dazu imstande war, auch wenn er bei seinen Romanen Ghostwriter hatte, hat er doch große Passagen wahrscheinlich selbst verfasst und auch bei den Drehbüchern. Und so anspruchsvoll ist es ja nicht, wenn die Eva Braun beschreibt, wie sie am Berghof oben ins Zimmer eingesperrt wird, während unten Leni Riefenstahl für die Nazi-Größen Nackttänze aufführt. Der Luis Trenker hat das Mittelstück, was man da sieht, vom Hotel Adler. Das Mittelstück vom Hotel Adler, das ist, glaube ich, 1922 entstanden. Das hat der Luis Trenker projektiert, gezeichnet, und das ist geblieben. Alles andere ist abgerissen worden, wieder neu aufgebaut und so weiter, aber das ist geblieben. Edgar Moroder zeigt auf das größte 5-Sterne-Hotel in St. Ulrich, Trenkers Heimatort. Er war ein besonderer Mensch, wie diese Typen alle sind. Weil wenn nicht ein besonderer Mensch dahinter steckt, dann glaube ich kaum, dass er eine solche Fülle von Sachen, von Dingen, von Veranstaltungen und so weiter hätte realisieren können. Und er hätte auch nicht die Mithelfer gefunden. Letzte Szene, das Echo. Ich stehe mitten in den Verhandlungen mit Hollywood. Versteht ja niemand besser als du. Nochmal der Filmtränker im Dialog mit Leni Riefenstahl. Und da kommt mir eben dieses Gerichtsverfahren eben ganz ungelegen. Die Amerikaner wollen diesen Film, sie wollen dieses Tagebuch verfilmen. Also kurzum, was muss ich tun, damit du deine Klage zurückziehst? Moment. Ich soll dir helfen, deine primitive, geschmacklose Fälschung auch noch zu verfilmen. Es gab dann wenige Versuche in der Dokumentation, in einer kritischen Publikation über ihn, an diesem Trenker-Bild zu rütteln, aber es hat letztlich dann in den späteren Jahren die Leute auch nicht mehr so interessiert. Wir haben heute neue Idole, die gesellschaftlich nützlich sind, und deswegen ist der Film wahrscheinlich für viele verblüffend. Also diese Auseinandersetzung mit der Fälschung, mit der Lüge, mit dem Schwindel, mit dem zwiespältigen Verhältnis zur Wahrheit oder leichtfertigen Verhältnis zur Wahrheit, die ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz neu und ruft jetzt auch großes Interesse hervor. Hindernisse bei den Recherchen zu Trenker wurden Peter Probst nicht in den Weg gelegt. Ebenso wenig seinem Kollegen Stefan König, als dieser vor über 20 Jahren seine Trenker-Biografie schrieb. Ich muss zunächst sagen, dass ja nicht nur Florian Trenker, sondern auch die anderen Geschwister beraten, geholfen haben, also das Archiv geöffnet, erzählt haben. Und was ich der Familie sehr hoch anrechne, ich habe mich ja mit allen Themen bei Trenker befasst, auch mit seinem Verhalten im Dritten Reich oder Tagebücher Eva Braun etc. Das wurde immer durchgewunken. Es wurde gesagt, Stefan, muss man das schreiben? Ich habe gesagt, wenn wir es nicht schreiben, ist viel fataler, weil man weiß genau, irgendwas ist da nicht ganz rund. Wenn wir das weglassen, dann schreiben wir es. Die meisten kritischen Fakten über Luis Trenker sind ohnehin lange bekannt und für jedermann leicht in Erfahrung zu bringen. Über den Prozess zum Tagebuch der Eva Braun wurde schon 1948 in den Zeitungen berichtet. Der Spiegelartikel Münchhausen der Berge von 1954 handelt davon, dass Trenker bei 4 seiner Romane widerrechtlich den Namen des Co., wenn nicht sogar alleinigen Autors Fritz Weber, verschwiegen hat. Und 1994 veröffentlichte ein Südtiroler Historiker Trenkers NS-Personalakte. Aus dieser gehe hervor, schrieb der Spiegel, dass Trenker heftig um die Gunst der Nazis geworben habe. Das ist ja interessant bei historischen Figuren. Man könnte ja wissen, dass Trenker die Tagebücher der Eva Braun gefälscht oder zumindest die Fälschung verbreitet hat. Das ist bei Wikipedia zu finden und trotzdem ist es nicht im allgemeinen Bewusstsein. Wir blenden bestimmt Dinge aus, weil sie unser Bild historischer Persönlichkeiten nicht passen. Der Film versucht ihn aber nicht aus heutiger Sicht zu verurteilen, sondern genau herauszuarbeiten, was er für eine vielschichtige Persönlichkeit war. Er war ein Halodri, keine Frage. Er war ein Womanizer. Er war ein guter Kletterer, kein überragender, aber schon ein außergewöhnlicher. Er hat einige Dinge filmisch entdeckt, die den Neorealismo auch vorweggenommen haben. Und ja, er war unglaublich wendig und in seiner Wendigkeit hat er sich wahrscheinlich dann irgendwann übernommen, überschätzt, gedacht, der Hitler wird ihn schon schützen und in den Auseinandersetzungen mit Goebbels dann den Kürzeren gezogen, in den letzten Kriegsjahren in Deutschland auch faktisch Berufsverbot gehabt. Meine eigentliche Absicht war, dass bei vielen Fragen, die nicht einheitlich zu klären waren, wo wir Tagebuch Eva Braun, wo ja nicht schlüssig sagen konnte, wie war das, zwischen den Zeilen Luft bleibt, damit sich die Leserinnen und Leser ein Bild von diesem Trenker machen können. Zu diesem Bild gehören auch die vielen Tiefschläge, von denen heute kaum noch einer weiß. Er hat Architektur studiert in Wien und das wurde dann in Italien nicht anerkannt. Er musste sich einen neuen Job suchen. Später haben Kinder Kinderlähmung bekommen. Einer seiner Söhne hat die bis ins hohe Alter einfach mit sich geschleppt, war ein schwerbehinderter Mann. Und immer wieder solche Schläge, wo man sich schon immer da rappeln muss. Und das zu kompensieren, das hat Trenker irgendwie geschafft. Aber immer, glaube ich, mit diesem symbolhaften, heile Welt. Alles ist rosig, wenn man in die Berg geht, wenn Sonne scheint, wenn man an Herrgott glaubt und wenn die Familie passt. So richtig gepasst hat beim Trenker gar nicht allzu viel. Wir Kameraden der Berge sehen von oben die Welt, leben auf sonnigen Höhen. Was später ins Bild passt und was nicht, entscheidet sich zu Lebzeiten. Und da hatte Trenker meist die Fäden in der Hand. So wie bei der großen Kinoretrospektive, die ihm der Bozner Filmclub 1982 zum 90. Geburtstag widmete. Er ist dann jeden Tag gekommen, mit Familie. Und wir waren dann natürlich fasziniert. Er hat das wahrscheinlich auch inszeniert, wie er in den Vorführraum gekommen ist. Ja, habt ihr eure richtige Maske drauf? Und das muss schärfer werden, das Bild. Und im Saal bei der Schülervorstellung, wo lärmende Schüler da waren, hat er das Mikrofon von der Frau Baumgartner weg. Hört ihr mich auch, wenn ich so spreche? Und ich, ja. Und von dem her eben war es schon wirklich mit großer Begeisterung. Also auch die Schüler, die den Liebesbrief aus dem Engadin angeschaut haben, der ist ja so lustig und schief an. Und zuerst sind sie gekommen und haben gesagt, ah, ein Trenker, den werden wir mal eins auswischen, der Geschichtelehrer. Das ist ja schlimmer wie Leni Riefenstahl und so. Und nachher hat er sie alle eingeseift, einfach mit seinem Charme. Ne? Ein Mann, ein Berg. Vom Mythos Louis Trenker. Ein Feature von Katrin Hildebrandt. Es sprachen Maja Bothe und Nikolaus Bender. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus. Regie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015, Redaktion Tina Klopp.